Also hier können doch mindestens 20 Leute bequem sitzen. In dem Raum ist auch ein Abort eingerichtet, behelfsmäßig. Das muss ja auch in jedem Schutzraum so sein. Wir kommen nun in den zweiten Raum. Und da steht hier ein Tisch, der ist auch mit einer weißen Tischdecke bedeckt und drauf steht gleich eine Hausapotheke. Das ist wohl Ihr Reich als Laienhelferin. Ja. Wie haben Sie denn die Hausapotheke eingerichtet? Wir haben sie vollständig eingerichtet und zwar auch aus Mitteln der Luftschutzgemeinschaft. Das heißt, jeder hat etwas dazu gegeben, sodass wir heute in der Lage sind, eine wirklich gut ausgerüstete Hausapotheke zu haben. Was ist nun die Hauptsache in der Apotheke? Die Hauptsache sind wohl die Dreiecktücher. Hiervon hat... Zu verbinden, denn wir verbinden heute nicht mehr mit Binden, sondern alle Verbände nur noch mit Dreiecktüchern. Und hier hat jeder Haushalt 2 bis 3 Dreiecktücher angefertigt, sodass wir in der Lage sind, über eine genügende Anzahl zu verfügen. Und dann ist noch so etwas Arznei und Watte, das Notwendige, ja, was dazu nötig ist. Aber der Tisch ist dann noch weiterhin sehr nett eingerichtet. Ja, hier liegen Bücher und Spiele, Mensch, ärgere dich nicht und so weiter. Und hier ist auch ein Korb und da ist eine Puppe drin. Ja, das ist ein Korb, der richtig eingerichtet ist, um Babys aufzunehmen. Vorläufig liegt mal eine Puppe drin. Zur Sicherheit der Babys. Daneben ist eine Waschgelegenheit. Also hier ist auch an alles gedacht. Wir kommen nun in den dritten Raum. Ebenfalls hier schön geräumig. Das ist wieder das Feldbett, frisch bezogen. Bleibt das immer hier unten so? Jawohl. Sie sind immer luftschutzbereit jedenfalls. Ja. Auch wieder eine Frage ist da. Und wieder ein großer Tisch, der auch allerhand Merkwürdigkeiten aufweist. Ja, da sind erstens wieder mal Spiele oben. Und hier sind Krausen. Und die sind gefüllt mit Semmeln, Eier, Butter, Früchte, Bonbons und Kekse. Und da sind daneben... Sind übrigens schön abgeschlossen, luftdicht abgeschlossen, damit die Sachen sich halten. Die sind also ein paar Monaten noch genau in derselben Verfassung. Also hier kann die Sache losgehen, die verhungern nicht hier unten, nicht wahr, Frau Böhrer? Nein, stimmt nicht. Ja, und hier stehen auch Soldaten. Und da hinten in der Ecke... Das ist das Jungszimmer, weißt du? Ja, und da hinten in der Ecke ist auch ein Grammophon. Sodass also hier Musik ertönen kann, haben sie auch immer Schallplatten unten. Ja, ja. Also wenn hier mal ein großer, längerer Fliegeralarm ist, da werden Schallplatten aufgelegt, damit die Stimmung hier unten gut ist. Und die Mitglieder der Luftschutzgemeinschaft, die draußen zu arbeiten haben, die werden dann auch mit frischem Mut herausgehen und ihre Pflicht tun. Jawohl, weil sie eben wissen, dass ihre Angehörigen gut untergebracht sind unten. Wie und haben Sie denn das nun alles so wunderbar zustande gebracht, dass hier das alles immer so fix und fertig steht, dass da saubere Tischtücher liegen, die Betten fertig gemacht sind? Gibt alles die Hausgemeinschaft. Hat jeder etwas dazu? Jeder gibt etwas dazu und gibt es gern. Und so ist das Ganze zustande gekommen. Alles fertig, die Anlagen, die Bezüge, die Betten. Spielsachen, Sachen, was Sie wünschen. Alles von der Luftschutzgemeinschaft gestellt. Unentgeltlich, jawohl. Sehr vorbildlich und nur zur Nachahmung zu empfehlen.